Thank you. Herzlich willkommen zu Rumekanskis Wunderbar Welter Elektronischen Musik. Heute mal vertretungsweise mit mir, Toni Tigerblut Latenz, weil der feine Herr Rumekanski seinen Pansen in der Sonne bräunt. Aber ich glaube, er hat sich's verdient. Von hier aus schon mal viele Grüße an den Bosporus und genießt die letzte Woche. Ich fange heute ein bisschen gediegen an, gerade als Intro gehört Bob Tracker mit Afterlife Impulse. Im Moment läuft Bo Marley und Disrupt und Wolfonic mit Jam and Sauce. La Brandade. La Brandade. Wie auch immer. Danach gibt es nochmal einen Jatari Track und zwar mit Rhythm Force und Vigilante Dub. Viel Spaß erstmal damit, ich melde mich dann später nochmal. in der Lüfte und treibt sein Ungemüt. Oh, du packt dich Schein, Tropfenstein, da können halt über Gras und Oberwald gefährlich sein. Baue im Außenkeller in der Kiste, ob Ziegel oder Stein, lass es sein. Baue im Außenkeller in der Kiste, ob Ziegel oder Stein, lass es sein. Ja, was ist ein Baue im Außenkeller in der Kiste, ob Ziegel oder Stein, lass es sein. Ja, was es sein müsste, der Bauhelm aus dem Keller, die Innerkiste, ob Ziegel oder Stein, lass es sein, was es sein müsste. Oh, es ist eine Qual, ja, das ist ganz bestimmt uns nicht egal. Sein Bauherr aus dem Keller in der Kiste. Nicht erschrecken, wir machen hier gleich ein bisschen Disco. Nochmal kurz zum Konzept der Sendung, weil die GEMA ja mittlerweile komplett am Durchdrehen ist, wie ihr bestimmt auch alle schon gehört habt. Gibt es hier heute nur legale Musik, das heißt, alles, was ihr hier hört, ist frei im Netz verfügbar und man darf es sich runterladen und man darf es kopieren und Freunden teilen und überhaupt alles. Das ist eine gute Sache, Creative Commons nennt sich das Ganze. Wer sich dafür interessiert, googelt es. Hier geht es jetzt ein bisschen weiter, Hüfte schütteln und so, reinhauen. We'll be right back. Thank you. 36 Bar. Thank you. Ja, nochmal kurz durchatmen auf unserer Rise in Electro Land. Ich habe eigentlich keine Zeit zu moderieren, weil ich muss. Weil das ist auch wichtig, dass man was isst. Du bist, was du isst. Und deshalb will ich auch gar nicht lang weiterreden. Jetzt geht's hier schön weiter. So wie jetzt auch gerade. Ne? Nur mit fettigen Fingern. So, das war's von Rumikanskis Wunderbar Welter Elektronischen Musik mit der Rise in Zelic Roland auf radio-talentfabrik.de. Heute vertretungsweise mit Tony Tigerblut Latenz für Kamur Rumikanski, der momentan in Istanbul residiert und sich die Sonne auf den Pansen scheinen lässt. Verdienterweise. Nächste Woche ist er wieder da und dann gibt es auch wieder die altgewohnte Sendung mit Kamur Rumikanski. Ich mache jetzt Feierabend. Ich muss morgen Chinesen trainieren. Insofern haue ich mich ins Bett. Entschuldigt bitte, dass die Sendung nicht ganz 2 Stunden lang geworden ist. Aber ich denke, wir haben so viel Gas gegeben, das gleicht das wieder aus. Macht's mal gut, bis demnächst und weg. I'm still a worst man.